Hallo beim Retrozirkel, auch diese Woche wieder mit dem Nils, der Luzi und dem Martin. Hallo. Hallo. Und diese Woche haben wir uns was Besonderes ausgesucht, ein bisschen mit aktuellem Bezug sogar. Ja. Ja. Shadowrun für das Super Nintendo. Aktueller Bezug war jetzt bald noch irgendwie ganz viel Shadowrun-Kram erscheint dieses Jahr. Kam nicht diese Woche oder so die Fifth Edition raus? Oder so jetzt? Wenn wir drüber sprechen, kam es vor einer Woche raus und wenn der Podcast rauskommt, vor zwei Wochen oder so. Stimmt. 11. Juli oder sowas. Ja. Und also am 25. kommt Shadowrun Returns. Das ist dann ein Videospiel. Das ist ein Pen and Paper. Nee, hey? Shadowrun Returns ist das PC, Mac, okay. iOS, Android-Spiel. Aber die Fifth Edition Pen and Paper, ja, ist genau, jetzt auch final seit kurzem, oder? Ja, ja, genau, die ist am 1. Lieben, Juli. Ihr genommen. Verwirrt die Hörer. Und ja, ja, ja, ja, ja, ja. Also, Shadowrun 5. Edition, die neue Auflage für das Pen and Paper-Rollenspiel, ist jetzt gerade rausgekommen und Shadowrun Returns, so ein Kickstarter-Spiel, kommt demnächst raus. Beziehungsweise, wenn ihr es hört, ist gerade rausgekommen. Genau, also. Wird herausgekommen worden sein. Ja, Im Juli Shadowrun ist allenthalben. Und dann haben wir uns gedacht, werden wir uns dem auch mal im Retrozirkel widmen. Genau. Weil da gibt es ja eben ein Super Nintendo-Spiel, das erschien 93. Ja, es gibt so einige Shadowrun-Spiele, aber das ist wahrscheinlich beste, um nicht zu sagen bekannteste. Ich glaube, das bekannteste. Also es gibt noch ein Mega Drive-Spiel, was ich bis jetzt nur wenig gespielt habe. Und dann gibt es noch ein Sega-CD-Spiel, das es nur auf Japanisch gibt, ein komisches Text-Adventure ist, so ein bisschen Snatcher-Style Text-Adventure. Ach so, aber mit Grafik schon. Ja, ja, also so Standbild-Grafik. Ich weiß jetzt gar nicht mal, ob es Sprachausgabe gab, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber warum dann Sega-CD? Keine Ahnung. Weil man halt auch eine Plattform abdecken muss. Aber es gibt doch noch später einige, oder? Es gibt noch irgend so einen Ego-Shooter. Ah, okay. Ja. So einen schlechten. Es gab für die Xbox einen, da war ich auf dem Presse-Event. Ja, genau. Dieser schlechte Ego-Shooter, der nichts mit Shadowrun zu tun hat. Und dann kommt jetzt Shadowrun Returns, was halt so im Stil vom Super Nintendo Spiel ist und so ein DLC haben wird, der das SNES-Spiel irgendwie verarbeitet. Hm. Und dann Shadowrun Online kommt ja auch noch dieses Jahr, glaube ich. Mhm. Ah, ja. Vielleicht nochmal ganz kurz für die bis jetzt gedacht haben, hä? Shadowrun ist ursprünglich ein Pen und Paper Rollenspiel oder einfach nur Rollenspiel, wie wir früher sagten, als es noch als wir da sonst nichts drunter verstanden. Also nichts hatten außer Stift und Papier. Und kurz nach Räuber und Gendarm hat man das dann umbenannt, setzte sich an einen Tisch und erzählte sich Sachen und spielte sich Sachen vor und würfelte mit 20-seitigen Würfeln. Es gibt dann CRE zu, CRE 173. CRE, müsst ihr wissen, ist... wir machen Shownotes, richtig? Ja, genau. Ja. Ja, offensichtlich machen wir die. Und wenn wir sagen, meinen wir Map. Ja. Und Shadowrun ist, das Rollenspielsystem ist von 1989 ursprünglich und ist ganz grob gesagt, die Idee dahinter ist eine nahe Zukunft, 2050 spielt es? Ja, die erste Edition spielt 2050 und nahe Zukunft und 2012 taucht der erste Drache auf, kurz vorher. Genau, werden Elfen und Zwerge geboren, kurz nachher verwandeln sich Menschen auf einmal in irgendwas Hässliches, was dann Troll und Ork genannt wird. Und, also im Wesentlichen, was am Ende dabei rauskommt, ist so eine Art Cyberpunk-Welt mit Fantasy-Elementen, Magie, Drachen, Zwerge, Trolle, Orks. Elfen. Elfen aber gleichzeitig auch so Matrix-artige Mensch-Maschine-Verknüpfungen und... Richtig? Ja, ja, also schon, so Cyberspace. Ja, so Cyberspace halt. Cyberspace. Also es gibt halt einen echten Cyberspace, der halt Matrix in dem Spiel heißt. Der heißt auch mal, okay. Ja, der heißt da Matrix. Der heißt da Matrix. Der zu der Zeit noch richtig schön mit Glasfaserkabel, wo man dann so mit Kabel in den Kopf und Kabel in den Computer, kennt man vielleicht aus Ghost in the Shell. Kennt man vielleicht aus Matrix? Da hatte man so einen Dorn im Hals. Ja, das war auch irgendwie Kabel im Kopf. Ja, das ist jetzt nur eine Frage des Kabels, glaube ich. Ja. Wie ist es denn in Neuromancer? Die haben keine Kabel im Kopf, glaube ich. Doch, die haben Troden. Die haben Troden. Ja, stimmt, die haben Troden. Ich weiß jetzt nicht, ob sie auch schon Kabel im Kopf haben, aber sie haben auf jeden Fall Troden. Also so. Aber ich hatte irgendwie das so als in den Fingern abgespeichert. Aber sie haben auch schon so Implantatkram, alles Mögliche. Und naja, so auch Cortex-Implantate und so Kram. Genau. Mnemonik und so. Genau. Genau. Johnny Mnemonic. Mnemonic. Genau. Ja. Ja. Und 2050. Genau. So viel zu Shadowrun. Genau. Also zu der Welt Shadowrun sozusagen. Lass uns doch mal gucken, wie sehr dieses Super Nintendo-Spiel dann auch wirklich diese Welt widerspiegelt und wie wir damit zufrieden waren. Und was das eigentlich für ein Spiel ist. Nils guckt schmerzverzerrt. Ja. Man muss dazu sagen, Nils ist, glaube ich, hier der sich auch am besten mit dem Rollenspielsystem auskennt. Ich habe zwar auch mal Rollenspiele gespielt früher, Pen and Paper, aber nicht Shadowrun. Ja, ich leite Shadowrun seit etwa 20 Jahren, von daher. Wobei wir wieder bei dem Punkt werden, wo wir uns alt fühlen. Oh ja. Da warst du ja 5, als du das angefangen hast. Nee, ich habe mir mit 9 oder 10 habe ich mir das erste Regelwerk gekauft von Shadowrun. Oh, krass. Und seitdem ich 13 oder 14 bin, leite ich es relativ viel. Teilweise mit Unterbrechung, aber ja. Krass. Ja. Also haben wir einen Experten in unserer Runde. Genau, was meinte der Experte? Wollen wir erstmal zum Spiel kommen, okay. Worum es überhaupt in dem Spiel geht. Also okay. Das Spiel ist ein Rollenspiel. Man spielt den Decker Jake Armitage. Decker ist quasi so, das sind so die Hacker, Computerexperten in der Shadowrun-Welt, die so heißen, weil sie eben Cyberdecks benutzen, um die Matrix, um Zugang zur Matrix zu bekommen. Cyberdecks sind kleine tastaturgroße Computer, also quasi Tastaturen mit einem Hochleistungscomputer drin, die in der Regel illegale Programme auch laufen haben. Ja, also man würde sie quasi heute Internetsurfer nennen. Ja. Die immer gegen den Hackerparagrafen, weil sie diese ganzen tollen Hacker-Tools haben. Das sind quasi die mit Facebook-Account. Oh. Ich bitte dich. Ja, sind eher die. Ich glaube, der Map will ein bisschen trollen heute. Yeah. Ich hatte das schon empfohlen. Genau. Passt doch thematisch zur Sendung. Ich hatte das im Alle anderen haben einen Facebook-Account. Die benutzen eher so Tor. Verstehe. Die Jacob Applebaums, nee, lassen wir das. Ja, genau, sowas in die Richtung. Yeah. Auf jeden Fall, und Jake Armitage wacht in einem Leichenschauhaus auf. Ja. Und, kann sich an nichts erinnern. Wie halt naja, man so sieht auch davor noch nichts überspringen. Man sieht davor, wie Jake Armitage auf der Straße kleiner Pixelhaufen, der er ist, niedergeschossen wird. Und dann kommt ein anderer kleiner Pixelhaufen mit Öhrchen und heilt ihn. Ich deute darin schon mal an, dass ich mit den Sprites nicht sehr zufrieden bin. Und heilt ihn. Also macht so einen Zauberspruch, verschwindet schnell, dann wird Jake Armitage von so Medics weggetragen und die denken aber, er wäre tot und er wacht im Leichenschauhaus wieder auf, stemmt sich aus dem Blechschrank und denkt sich, oh je, ich habe mein Gedächtnis verloren. Ja. Genau. Und weiß aber noch, dass er Jake Armitage heißt oder nennt nein, ihn nein, oder nein, Leute. Nein, das findet er dann raus. Okay. Das ist voll plausibel, weil er findet einen Zettel, wo sein Name draufsteht und weiß sofort, dass es sein Name ist. Wie praktisch. Ja. Ich finde aber die Szene eigentlich ganz lustig, wo er dann rausgeht, er geht dann raus und da stehen dann die zwei Medics da, die zwei Ärzte und rennen weg so, oh, der Ghoul ist erwacht. Ja, fand ich auch sehr lustig. Weil ich auch Angst hatte, dass man gleich irgendwie mit denen kämpfen muss oder irgendwas, aber nein, sie rennen einfach nur praktischerweise weg. Verstecken sich. Ja, und man muss später wieder zurück, wenn man seine Sonnenbrille gefunden hat, dann erkennen die einen nämlich nicht mehr. So in etwa wie Superman. Also wie Superman, ja. Nein, du musst ja zurück. Er verkleidet sich dann als einer von diesen Cops. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Nee, er hat nur eine Lone Star Badge. Nein, er hat eine Lone Star Badge und die Sonnenbrille. Dann glauben sie, dass er ein Lone Star wäre. Ja. Das macht total viel Sinn. Ja. Okay, wir greifen vor. Go on, Nils. Jetzt muss ich kurz überlegen. Man besorgt sich da eine Waffe, indem man irgendwie wohin geht, in eine dunkle Gasse geht, wo jemand anderes niedergeschossen wird, der einen vorher gesagt hat, so, ey, du bist ja gar nicht tot. dem kann man dann die Waffe abnehmen, ja? Den kann man dann, wenn er tot ist, die Waffe abnehmen, um dann den Typen, der ihn erschossen hat, zu erschießen. Und da kann man dann irgendwie Nuyen, das ist so die Geldeinheit in der Welt, und Karma-Punkte, also Erfahrungspunkte einsammeln und mehr Ausrüstung. Und es ist so, man hat ein, also man läuft sehr frei in der Welt quasi rum, man kommt aus der Morgue und ist, also aus dem Leichenschauhaus, und ist dann auf der Straße. Das Ganze ist eine isometrische Darstellung, ne? Ja. Und man ist so in, man, es funktioniert so in der Draufsicht, also schräg. Und ja, und dann, ehrlich gesagt, muss man, man tritt aus dem Leichenschauhaus und dann, ja, steht man so auf der Straße und denkt sich, wohin gehe ich jetzt mal? Und kann eigentlich die Straße runter, die Straße rauf, nächste Straße, in den Hauseingang. Und naja, ich hatte mich vorher nicht wirklich viel damit beschäftigt und bin dann einfach mal so rumgelatscht. Und dann ist es so, dass permanent aus irgendwelchen Fenstern, Büschen, die quasi die ganze Stadt ist nur damit beschäftigt, auf dich zu schießen. Ja, weil auf deinem Kopf ja auf, ein ja, Kopfgeld. Weil man halt, es ist eine, ja, es ist eine böse, böse Zukunft. Und dass es eine Zukunft ist, sieht man jetzt erstmal nicht so sehr. Nee. Also ich finde jetzt so das Sci-Fi-mäßige äußert sich dann eher so darin, dass halt irgendwelche Orks auf einmal da sind oder irgendwelche. Naja, die Autos, wenn man später mal die Autos grüne sieht. Pixelhaufen. Also, naja, das ist ja so der Fantasy-Teil, so diese, die Autos sieht man irgendwann mal, die Autos, dann die Matrix. Die U-Bahn. Ja, das kommt dann alles noch. Ja, aber jetzt erstmal hat es mehr sowas von so einer, na gut, es wird so ein bisschen was von so einer dystopischen Großstadt. Es sind halt die 80er mit ein bisschen Retrofuturismus. Ja. Also man darf halt nicht vergessen, dass das so alles so aus dieser Technologie der 80er halt hochskaliert ist. Ja, also ich muss aber sagen, das Spiel hat für seine Grafik jetzt auch nicht so die gute, in manchen Reviews wurde sich darüber irgendwie beschwert. Und ich muss sagen, ich finde die Gestaltung der Welt, also der, wie sagt man, Hintergründe und der Straßen und Labyrinthe und was weiß ich, die finde ich eigentlich ganz gut. Also ich finde, die ist ganz atmosphärisch. Weil teilweise werden recht viele Elemente wiederholt. Es wird viel wiederholt. Ja. Und ich finde, das sieht teilweise fast mehr nach NES als nach SNES aus. Ja, natürlich. Ja, ich weiß ist schon. Halt detaillierter. Es ist detaillierter. Aber ich weiß schon, dass es sozusagen auf dem NES jetzt nicht so einfach möglich gewesen wäre. Es wirkt so ein bisschen matschig. Aber es wirkt so ein bisschen blurry. Wie hast du vorher in dem Review von Kult Boy irgendwie war? Fusselig. Fusseliges Breit. Das war von aus einer Review aus der Powerplay von damals. Und da sagte er fusselig. Aber das meinte er vor allem in Bezug auf die Sprites. Und da muss ich halt wirklich echt sagen, boah, die sind halt wirklich, da war man zu der Zeit jetzt teilweise schon weiter. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch das Gefühl, da wollten sie es nicht länger mit aufhalten. Weil es ist halt so, man kann dann natürlich auch mit allen Leuten reden. Also es ist richtig. Rollenspiel und Adventure. Man sammelt Sachen ein, man erfährt ganz viele Informationen, auf die man wieder andere Leute ansprechen kann. Es gibt so ein Dialogsystem und da hat man dann halt immer so, das kennt man ja auch aus der Zeit, hat man dann halt so ein Dialogbildschirm mit so Porträts und da sieht man die Leute dann halt ein bisschen besser. Aber sonst sind die mini-klein und total wenig. Wenig. Wir hatten Nein. Ja, also es ist halt irgendwie, sie haben halt riesige Karten quasi gebaut. Also so, das ist so das Gefühl, dass man in Relation zu den Sprites riesige Karten hat. Und da ist auf so einer riesigen Karte laufen so zwei Sadaheman rum. Also zwei Geschäftsmänner und vielleicht noch ein oder zwei Hitmen. Und das war's. Oder man geht in einen Club rein, so das ist so der heiße Club, wird einem in der Story gesagt. Genau, man kriegt kaum Karten und so. Ja, genau. Es sind so zwei Leute, also die Band ist in der Regel größer als das, was auf der Tanzfläche ist. Und dann gibt's vielleicht noch vier Leute, die so rumhängen und ein Bier trinken. Es ist halt wirklich so ein Club. Also so, wie eine Lagerhalle. So fünf oder sechs Bildschirme scrollbar, so gefühlt. Und da hüpfen dann zwei Leute rum. Ja, und man denkt sich dann so, das sollen jetzt wahrscheinlich Frauen sein. Man kann es immer so erahnen, weil auch die meisten Frauen, das muss man auch mal sagen, ohne Unterschied, ob Sekretärinnen oder Prostituierte sind, tragen sowas, was man jetzt so, wenn man sich Mühe gibt in der Fantasie, als irgendwie hohe Stiefel, Hotpants und irgendwie sowas Topartiges, meistens noch bauchfrei. Also wenn ich sozusagen, hier ist ein fleischfarbener Pixel und dann kommt ein dunkler Pixel, so. Und wo ich auch so dachte, okay, das trägt jetzt irgendwie hier die Sekretärin und da die Go-Go-Tänzer, egal. Ja, die Sekretärin hat so ein Business. Nee, nur die eine, die im Vorzimmer von dem einen Arzt, die hatte aber auch so grüne Haare. Ist ja auch egal, ich will jetzt nicht so in der Story hin und her springen. Auf jeden Fall fand ich das auch schon wieder so, na gut, klar, ist ja so in der Zukunft, wissen wir ja. Diese leeren Clubs, das war einfach und jedes Mal. Und dieser leere Club mit diesen sich total cheesy bewegenden, die sollten dann tanzen und tun einfach nur so hin und her wackeln. Wie so, ich finde, die sahen aus wie so Wackel-Elvis. So, stimmt. Hinher, tück. Es hat auch so ein bisschen was von, wie so ein es Metronom. Gibt kein Bier auf Hawaii. Und das Ding ist, Schunkeln, meinst du? Ja, da ist dann irgendwie so ein Maria Mercurial, die halt so der Überstar ist in dieser Welt Zeitpunkt. Klingt das absichtlich wie Mariah Carey? Okay, nicht ganz. Ich musste daran denken. Ist schon nah dran. Ja, aber auf jeden Fall, die ist halt so der Star in dieser Welt. Und da ist halt so nichts in diesem Club los. Und der Super Nintendo hätte halt die Anzahl der Sprites mal locker geschafft, dass man da zumindest so das ansatzweise das Gefühl von da ist was ja, los. Ja, ich hatte mich nämlich gefragt und hatte gesagt, so, schaffst du das der Super Nintendo noch nicht? Und dann dachte ich so an andere Spiele, wo es irgendwie 128 so oder 256 ja, genau, Sprites gleichzeitig. Wenn du irgendwie an so Rennspiele denkst oder so, wo dann so Cheering Crowd im Hintergrund ist oder so, das gibt es, das kriegt es ohne weiteres hin. Ich weiß auch nicht, man hat das Gefühl, die waren da so ein bisschen faul. Die hatten irgendwie vor allen Dingen auch nur so ein Dutzend Sprites und die hätten sie ja mal locker mit so einem Klontool alle hinsetzen können. Ja, ich habe mir auch gedacht, so, also im ersten Moment dachte ich mir wirklich, okay, die Band ist irgendwie schon am Üben oder so und die Rogies tanzen. Es war so ein bisschen Berliner Club um 9 Uhr abends. Genau. Gut, aber vielleicht noch mal ein bisschen weiter mit der Story. Also, ja, genau. Armitage versucht rauszufinden, wer er ist, nein, und wer ihn töten will. Ja, genau. Und er hat halt eine Datenbuchse, das weiß er, eine Datenbuchse ist so ein Ding, was man in der Schläfe sitzen hat und womit man Datenkabel mit Computer verbinden kann und die ist halt irgendwie kaputt, geht damit zu einem Arzt, der Arzt versucht es zu reparieren und löst damit eine Cortex-Bombe aus. Ja, so das Übliche. Die halt aber dankenswerterweise einem irgendwie 28 Stunden Zeit gibt und nicht irgendwie so sofort Bumm macht und den Kopf mitnimmt. Ja. Wo man dann einen besseren Arzt finden kann, der einem die intakt bringt und dann kann man auch in die Matrix. Der Straßenarzt. Ja, die Street Dogs, genau. Mhm. Das war auch so, naja, später. Bei dem kann man sich dann auch andere Cyberware, glaube ich, noch kaufen. So ja, Wired Reflex. Boosted Reflexes gab es keine Wired Reflexes. Da kann man sich einiges kaufen irgendwie, aber das kostet alles sehr viel. Also da muss man schon etwas weiter im Spiel sein, weil man ja durch alle Kämpfe immer irgendwie auch Geld einsammelt und ja, genau. Die Begründung ist halt das hatten wir ja schon gesagt, dass auch ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt ist. Er findet dann halt raus, dass es irgendwie einen Drake gibt, der was gegen ihn hat und der halt dieses Kopfgeld ausgesetzt hat. Also wirklich jemand, der Drake heißt, hat was gegen ihn. Ja, genau. Ja, ja. Genau. Irgendein Typ, der Drake heißt, hat was gegen ihn. Und dann trifft er halt noch Hund. Also nein, es gibt immer mal wieder Szenen, in denen ein Hund mit ihm redet. Ja. Und das ist immer total mystisch, bis man irgendwann am Hafen in ein Hafengebäude reingeht und da ein Kreis ist und da Hund, also das Totem-Hund, also es gibt da so in Shadowrun Schamanen und Magier und Schamanen haben halt Totems und das Totem-Hund redet dann mit ihm und gibt ihm immer schöne Aufgaben und wenn man diese Aufgaben erfüllt, kommt man ein bisschen in der Story weiter und kriegt Sprüche beigebracht. Ja, das ist so ein bisschen der Rätselpart, also weil das ist schon immer so ein bisschen um die Ecke gedacht und da muss man Sachen einsammeln und die dem Hund bringen und dann bringt er einem magische Sprüche bei und dann kann man die eben im Kampf auch noch einsetzen. Genau. So Unsichtbarkeit und Powerball gibt's, Unsichtbarkeit, es gibt irgendwie Kältespruch, ne? Einfrieren. Panzerung gibt's. Heilen gibt's natürlich. Heilen ist der erste Spruch. Naja, auf jeden Fall gibt's dann so einige Sprüche und man kann auch, was auch noch ein wichtiger Teil des Spiels ist, in gewissen Clubs Shadowrunner anheuern. Also so Straßensöldner, wenn man so will. Man ist ja selber auch ein Shadowrunner und wenn man genug Kohle hat, kann man die anheuern, dann kommen die mit einem und bleiben dann entweder, je nachdem, wenn man das, wie war das, die Leadership Skills Soft hat, das ist so ein Item, wenn man das hat, bleiben die ein bisschen länger oder man kann mehr Shadowrunner gleichzeitig haben. Ah nee, das war vom Charisma-Wert abhängig. Also man hat so einen Charisma-Wert, umso höher das Charisma ist, umso mehr Shadowrunner kann man gleichzeitig mit sich führen. und die bleiben dann eine gewisse Zeit bei einem oder bis sie halt getötet werden und dann respawnen sie in dem Club, wo sie ursprünglich mal waren. Hm. Und die schießen halt auf Sicht, aber man muss so per Hand die alle handeln, wenn es ums Heilen und sowas geht. Und es gibt eine Shadowrunnerin namens Kitsune, die einen Fuchs-Gestaltwandler ist, die seltsamerweise auch... Das ist der Pixelhaufen mit den Öhrchen. Und dem Schwanz, genau. Und dem Schwanz. Die sich seltsamerweise in dem Club dauernd in einen Fuchs verwandelt, was so total wie... Ja, tut sie. Sie tut im Hintergrund. Das habe ich, glaube ich, nie gesehen. Die ist so, du siehst diesen Screen vom Club und sie ist ja da irgendwie so ein bisschen weiter weg von einem und da verwandelt sie sich quasi mehr oder weniger die ganze Zeit in einen Fuchs und wieder zurück. Ich dachte, die tanzt da so rum. Nee, die verwandelt sich da in einen Fuchs. Hm. Und, Kitsune, japanisch. Fuchs, ja, genau. Und das ist ja originell. Ja, ja, die waren da die ganze Zeit sehr originell mit dem Namen. Ich sage nur Hund. Nee, Hund ist normal. Das passt wieder zum Spiel. Die Totems heißen halt so, wie sie sind. Da gibt es halt Hund, mhm. Wolf, Bär und so weiter. Hm. Die Totems heißen einfach so. Weil das halt mehr, das sind so Archetypen für gewisse Charaktereigenschaften. Verstehe. Und das Totem sucht sich quasi die Menschen aus, die zu ihm passen und nicht andersrum. Hm. Und Hund ist irgendwie Loyalität und Kram. Verstehe. Loyalität, Dickköpfigkeit. Irgendwie so. Naja, Flugbefall. Und die kann auf jeden Fall, Kitsune bleibt, wenn man sie zu einem bestimmten Zeitpunkt des Spiels holt, bleibt sie halt permanent bei einem, außer sie wird irgendwie abgeschossen. Hm. Ja. Und Hund bringt einen dazu dann, dass man irgendwie einen Rattenschaman töten soll. Da kommt dann so ein komischer Geist, der sich Jester nennt. Und Jester ist doch der sowas wie ein Harlekin. Genau. Aber es ist nicht, ja. Wer Shadowrun kennt, nein, es ist nicht der Harlekin. Sondern es ist ein freier Geist, der okay. Jester, der Jester Spirit ist. Okay. Der Joker. Ja, irgendwie so. Ja, aber, ne, ich muss auch an Joker denken. Ja, es gibt in Shadowrun selber, wer das Spiel kennt, es gibt noch einen Harlekin. Der heißt Harlekin und man könnte denken, Jester und Harlekin sind dieselben, aber Harlekin ist so ein übermächtiger Elf, der mit dem man nicht zu spaßen ist. Okay. Und zwei ganze Kampagnen gewidmet bekommen hat. So. Ja. Ja, und dann kann man, denn dann muss man irgendwie rausfinden, dass man diesen Jester binden kann an sich. Also, dass der einem was hilft und ja, und dann findet man halt über die Zeit raus, dass wie war das? Ja, dass Drake was gegen einen hat, dann findet man halt raus, zu welcher Firma Drake gehört, kriegt da mehr Informationen über ihn, dass er irgendwie ein geheimes Versteck in einem Vulkan hat. Und heißt die Firma nicht Drake? Am Haus steht Drake? Nein, heißt nicht Aniki. Aniki war die künstliche Intelligenz, Aniki. Jetzt reden wir schon wieder sehr verwirrend. Ja, es kommt auf jeden Fall, ja, also es kommt dann raus, dass Drake halt eine künstliche Intelligenz geschaffen worden ist und Jake Armitage in seinem Kopf die Information hat, wie man diese künstliche Intelligenz zerstören kann. Und, oh Gott, war Matrix Systems, waren die künstliche Intelligenz erschaffen haben oder das Gegenmittel? Ich glaube, die haben das Gegenmittel gebaut. Also quasi das Ding, was die künstliche Intelligenz zerstören kann. Passiert das überhaupt alles in dem Spiel? Ja. Ganz am Schluss zerstört man die künstliche Intelligenz. Ja, das weiß ich. Ich meine, ob man all diese Informationen bekommt Man muss die ganze Zeit, wenn man die ganzen Rechner hackt, die so in dem Firmengebäude drin sind, bekommt man auch die Informationen. Ah, da habe ich immer nicht so genau aufgepasst. Das, was du zum Schluss zerstörst, ist aber die Aniki Corporation. Die Aniki Corporation. Das ist, ja, genau. Das ist die haben die künstliche Intelligenz entwickelt. Mhm. Und da läuft das Mainframe mit der künstlichen Intelligenz, was man zerstört. Und dabei geht halt auch das Firmengebäude mit drauf und man hat so den Firmeneigentümer irgendwie mit weg. Den erschießt man ja auch noch. Stimmt. Ja. Also um es kurz nochmal zum Überblick zusammenzufassen, warum man getötet werden sollte, war, dass man die Information im Kopf hat, wie man diese künstliche Intelligenz zerstört, die böse ist. Mhm. Und Drake war damit beauftragt und wenn wir jetzt auch noch verraten, wer Drake ist, haben wir wirklich alles gespoilert. Ja, und haben doch alle mitgespielt. Ja, Drake ist ein Drache. Er hat's gedacht. Ja, genau. Ja. Also, aber es muss ein irgendwie sehr kleiner Drache sein, weil es relativ einfach zu besiegen. Ja, also es gibt Ja. Also jetzt innerhalb diesem Regelwerk Shadowrun. Ja, ist er relativ, also selbst, naja, okay, er ist halt so ein normaler Drache, nichts Großes oder so. Ich würde sagen, du bist Schlimmeres gewohnt von Drachen. Sagen wir mal so, das, was ich bei einem Drachen, der irgendwie mit einem Unternehmen zu tun hat, gewohnt bin normalerweise. Diese Corporate-Dragons, die will man nicht treffen, das sind die schlimmsten. Ja, klar. Die will man. Die Freelancer-Dragons, die sind ja irgendwie. Na, es gibt in der Welt, es gibt einen Drachen, dem gehört Cedar Krupp, was so einer der Mega-Corporations ist. Mhm. Und es gibt einen Drachen, der war der Präsident des Nachfolgers der Vereinigten Staaten. Die Drachen, die für NGOs arbeiten, die hinten hätten. Und die sind halt alle irgendwie böse. Also böse im Sinne von, die können ziemlich viel und denen will man nicht zu nahe treten. Verzeiht meinen Spott. Ich habe schon gestern auf Twitter eine kleine Aufholung. Tirade, um nicht zu sagen. Ja, nein, ich finde, dass die Shadowrun-Welt es ein bisschen übertreibt in ihrer Eklektik. Also ich finde, da ist doch wirklich sehr, sehr, sehr, sehr viel zusammengebischt. Mhm. Ja, ist es. Aber es ist für das Rollenspiel gar nicht mal so schlecht. Ich nehme es an. Also ich habe es, wie gesagt, nie gespielt. Das war jetzt auch nie so eine Will-ich-nicht-spielen-Entscheidung. Hat sich nicht ergeben. Aber ich finde halt, okay, du hast sowas Cyberpunkiges und dann hast du Fantasy, weil es ist klar als Fantasy gelabelt, das muss man sagen. Also es ist jetzt nicht so, da sind so Aliens, ja, die nee, halt, nee, nee, sondern nee, das nein, ist nein, halt, es wird gesagt, in der sechsten Welt gibt es Magie. Orks, Elfen, Goblins, Magie, dann gibt es Vampire und dann gibt es Drachen und dann gibt es auch noch so. Und dann gibt es auch noch diese ganzen Ureinwohner-Schamanen. Indianer sind für diesen Kanon total wichtig, weil die Indianer halt so die USA sich zurückerobern. Native Americans. Ja, das ist ja auch, das ist ja eigentlich auch von der Erzählung her ganz cool, aber es ist halt einfach, it's too much. Es fühlt sich so ein bisschen an wie Terry Pratchett. Ohne den Humor. Okay, ja, wir sind hier die Shadowrun-Trolle. Das ist, verzeiht's uns, liebe Fans. Aber so an sich die Story von, du bist ein Datenkurier und hast irgendwie dein Gedächtnis verloren und es stellt sich zum Schluss raus, die wollen dich umbringen wegen der Daten in deinem Kopf, wer hätte es gedacht. Das ist ja schon sehr Johnny Mnemonic. Ja. Ja. Wer es nicht kennt, das ist eine Kurzgeschichte oder Geschichte von Gibson, also dem Urvater des Cyberpunk-Universums, so ein bisschen, oder der Cyberpunk-Idee. Und ja, da geht es eigentlich um was. Unter anderem auch verfilmt mit dem großartigen Keanu Reeves. Gibt es eine Verfilmung mit Keanu Reeves. Die Verfilmung ist jetzt nicht so großartig. Sagen wir mal, die Verfilmung ist umstritten. Gibt es da nicht auch so einen Delfin? Oder ja, gibt es auch im Buch. Den gibt es auch in der Geschichte. Ja, aber alle Filme mit Delfinen sind mit Vorsicht zu genießen. Nein, aber ich fand den Film damals gar nicht so schlecht. Ich finde den auch lustig. Also so ein bisschen love it or hate it, so ein bisschen was so Kult, sogenannte Kult, ihr seht die Anführungsstriche, die ich mit meinen Fingern mache, Filme, so ausmacht. Ich mochte den immer ganz gern. Ja. Muss ich nochmal sehen. Egal, zurück zur Story. Ja, insofern ist das nicht so neu. Plus stand auch ganz lobend irgendwie in der englischen Wikipedia, ja, und das Spiel, das irgendwie ja bei den Kritikern hochgelobt war, wenn auch finanziell nicht so erfolgreich, hat ja sozusagen, war so seiner Zeit voraus und hat irgendwie Cyberpunk und Film Noir. Hat so Film Noir irgendwie im Videospiel so eingeführt. Und das ist halt insofern nicht, war schon gar nicht mit der Gedächtnisverlust-Story, weil das zum Beispiel, das fiel mir nämlich da sofort ein, es gab für ein C64 und irgendeinen frühen Mac, es war sogar schwarz-weiß, gab es das Spiel Déjà-vu, das war ein Point-and-Click, ein sehr, sehr simples Point-and-Click-Adventure, was klar Film Noir war mit Detektiv und man hatte sein Gedächtnis verloren. Und was ich auf dem C64 gespielt habe, was allerdings, ich bin damals nicht weit gekommen, weil irgendwie fanden wir es zu schwer. Also insofern ist das nicht so ganz neu und so diese ganze, und dann haben wir das Johnny Mnemonic, den Stoff. Insofern, also es tut sich schon auch so munter bedienen überall, aber man muss, und es gibt ja auch noch die Shadowrun-Bücher, die dem so ein bisschen zugrunde liegen. Da kannst du vielleicht mehr dazu erzählen. Ja, naja, es gibt halt nicht nur das Rollenspiel, sondern Faser, die ja ursprünglich mal Shadowrun rausgebracht haben und die es leider nicht mehr gibt, haben halt auch eine ganze Reihe Romane veröffentlicht zu Shadowrun. Und unter anderem die erste Trilogie, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, aber Lass ab von Drachen war das erste Buch und Never Deal with the Dragon. Und Lass ab von Drachen. Und das Rollenspiel hat, also das Rollenspiel, das Computerspiel, nein, das Super Nintendo-Spiel, weil die lobenden Worte des Spiels gehen hauptsächlich wohl auch darüber, dass es halt in der Videospielwelt und nicht in der Computerspielwelt neue Dinge eingeführt hat. Das ist jetzt mal ein bisschen spitz, finde ich. Nee, ja, es stimmt. Das, aber nein. Halt, das ich, ist halt. Ich, wir sind auch noch nicht zu dem Part des Lobens gekommen. Ich will auch noch einiges Lobendes über das Spiel sagen. An der Stelle muss ich aber auch, bin ich auch zwiegespalten, weil, also, wenn du dir irgendwie Snatcher anguckst, das gab es aber für Konsolen 9, auch erst später. Das war auch ein Computerspiel. Das kam ein Jahr früher für Konsole und es kam ursprünglich. 92 kam es schon auf der Konsole und 88 kam es eben schon für ein MSX und für PC Engine. Und das ist ja durchaus genauso, wenn nicht mehr, Film Noir und Cyberpunk. So. Ja. Folge 9, sehr empfehlenswert. Eine unserer besseren Folgen zu zweit, finde ich. Und das meiner Meinung nach immer noch das beste Spiel, was wir bis jetzt gespielt haben. Definitiv. Also Snatcher immer noch. Wenn ihr es nicht gespielt habt, nachholen. So, ja, auf jeden Fall die Romane und es gibt da eben diese Lass ab von Drachen Trilogie, wo es halt diesen Charakter Sam Werner gibt, der auch irgendwie so ein bisschen Decker ist und da Magie kann und auch Hundeschamane ist. Und daran hat sich so ein bisschen orientiert. Ich weiß jetzt, es ist zu lange her, da ich es gelesen habe, um nochmal genau zu sagen könnte, wo die Anleihen überall sind. Er trifft dann auch Shadowrunner, die ihm irgendwie helfen, aber er fällt halt aus dem Konzern raus und kommt dann auf die Straße und wird Shadowrunner und reißt dann später noch richtig große Dinge in dieser Welt. Das ist so irgendwie einer der Supercharaktere dieser Welt. Und da ist Jake Armitage weit von entfernt, fand ich. Okay. Gut, das kannst du jetzt am besten. Also es wird halt oft, hat man oft jetzt gelesen im Zusammenhang mit dem Spiel. Ja. Also es ist zumindest, dass da Anleihen von drin sind oder so ein bisschen Vorbild. Aber eins habe ich schon auch gedacht. Also ich finde, es ist in ein paar Punkten auf jeden Fall ein Pionier oder seiner Zeit voraus, weil jetzt, was diese Komplexität, dieses Rollenspiel, das Rollenspielens oder wirklich einfach der Rollenspielfunktionalität. Also du sammelst Informationen, du kannst mit verschiedenen Leuten sprechen, die dann wieder auf diese Informationen ansprechen. Gleichzeitig musst du kämpfen und Rätsel lösen. Und du hast außerdem eine echt große Welt, in der du dich bewegst, auch wenn sie sich optisch oft wiederholt. Also ich fand, das war für die Verhältnisse, also ich meine, klar, heute mit heutigen Standards kann man das gar nicht vergleichen, aber ich kannte das von damals oder aus der Zeit jetzt schon vom PC, aber nicht vom... Nee, auf der Konsole. Auf der Konsole waren Rollenspiele ja eigentlich eher immer so geleitet. Also so Final Fantasy ist ja auch Railroading pur eigentlich. Ja. Und das ist bei dem Spiel halt eher wie so ein PC-Rollenspiel, wo man sich frei drin bewegen kann. Und super, super freie Welt. Dann, dass du kannst ganz individuell entscheiden, wie du leveln willst. Also wenn man levelt quasi, indem man schlafen geht und sich erholen geht und dann kann man seine gesammelten Karma-Punkte verteilen auf Magiefähigkeiten, auf seinen Firepower, auf seine Körperenergie. Fertigkeiten. Attribute kann man es halt verteilen. Ja, und das fand ich auch, also du kannst quasi wirklich selber, du kannst grinden. Muss man auch. Ja, also, ich glaube, man muss relativ viel in dem Spiel grinden, weil es gibt halt Kampfszenen in dem Spiel zum Beispiel, es gibt eine Stelle, wird man schützenderweise in ein Gebiet gebracht, was von einem Gänger namens The King kontrolliert wird. Und Schrottplatz. Das ist Schrottplatz-Optik. So ein fetter Schrottplatz und man kommt halt nur runter, wenn man ihm 4000 Nuyen zahlt oder ihn in der Arena besiegt und man muss dann halt in dieser Arena kämpfen und wenn man nicht irgendwie ordentlich grindet, kommt man allein schon durch diese Arena nicht so richtig durch, beziehungsweise hat echte Probleme. Das ist auch wirklich ein anstrengender Part. Und, das Spiel hat halt, also ich habe dieses Spiel schon früher immer mal angefangen und ich muss auch sagen, ich habe es diesmal angefangen, habe es aber nicht mich dazu bringen können, es fertig zu spielen, sondern habe mir dann einen Playthrough komplett angeguckt, der sehr vollständig war, weil mich dieses allein schon dieses Kampfsystem einfach mal das ist so schlimm. Also das man hat halt dieses, das Kampfsystem, als wäre das so einen Soldatenshooter für einen C64. Also ich finde wirklich, du hast ja dieses pixelige Steuerkreuz. Also das musst du halt einfach immer möglichst auf deinem Feind platzieren. Das ist wie Kommando. Ja, das kommt mir echt so vor, als lässt man da mit einem Joystick. Das Ding ist halt, man bewegt sich, drückt einen Knopf, um auf seine Waffe umzuschalten. Dann kriegt man ein Steuerkreuz, kann damit auf Gegner zielen und dann schnellstmöglich drücken. Ein Fadenkreuz, und um dann schnellstmöglich zu drücken und den Gegner Schaden zu machen. Man kann es in der Zeit halt nicht bewegen. Ich hätte mir das vorstellen können, so mit Maus und Steuerkreuz oder so Maus und Tastatur, dass man mit der Maus oder Steuerkreuz, dann wäre das cool aber gewesen. Aber Spiel, you know? ist halt so, wie sie es gemacht haben, mit den Kontrollmöglichkeiten, die sie hatten, voll für ein A gewesen. Ja, also ich finde, da wirkt das Spiel dann wieder total altbacken. Also das ist ganz, ganz komisch. Man hat wirklich das Gefühl, sie haben sich auf die Story, die ist unglaublich komplex und da ist es auch einfach mörderschwer. Ich meine, du kannst da ewig rumrennen, ohne irgendwas rauszufinden. Und in die Hälfte der Wohnungen oder Sachen, in die du reingehst, wirst du abgeballert. Also überall sind Leute, die auf dich schießen. Es gibt halt so. Sogar wenn du über die Straße gehst, überfahren dich die Autos. Es gibt Apartmentkomplexe, wo man halt rein kann in die Wohnung. Da sind ab und zu halt mal Leute drin, mit denen man reden kann, aber meistens sind irgendwelche Goons drin, die man abschießen muss. Die einen unmotiviert angreifen, die aber auch nur in der Gegend rumstehen. In der Arena ist das ja dann, wo, dass mal Leute sich bewegen und nicht einfach nur rumstehen auf einem Ballern. Obwohl es auch schon so ein bisschen an das Rollenspiel erinnert, wie die Leute in dem Rollenspiel arbeiten, wenn es darum geht, zu kämpfen. Also, weil irgendwie von viel Bewegung ist da meistens nicht so. Aber es ist halt, ich fand's, da hätten sie irgendwie sich lieber was Rundenbasiertes ausgedacht, dass sie dann so auf einen Combat Grid oder so umschalten, wo man dann seinen Charakter bewegen kann und so Final Fantasy Tactics mäßig oder sowas oder Battle Isle oder wie auch immer. Ja, ich muss jetzt sagen, ich hasse ja mittlerweile wirklich alles, wo man grinden muss. Bist du nicht alleine. Deswegen haben wir letzten Endes alle auf Speedruns oder Let's Plays oder weiß der Geier zurückgegriffen im Endeffekt. Aber es gibt einen großen Pluspunkt in diesem Spiel und der ist komplett auf mich spezifisch, weil ich habe so einen kleinen Fetisch für Videospiele, in denen man U-Bahn fahren kann. Das fand ich auch so toll. Also das hat mich maßlos fasziniert für einen sich Super Nintendo-Spiel, in dem man sich frei bewegen kann und in dem man dann sogar noch den Stadtteil wechselt, in dem man U-Bahn fährt. Oder Boot fährt. Aber das ist ja dann schon eher automatisch. Also es ist nicht so dieses, ich entscheide mich jetzt, dass ich den Stadtteil wechsle und deswegen stelle ich mich an die U-Bahn, also dass man auch richtig in eine U-Bahn-Station reinläuft. Ich muss sagen, dieses hat mich sehr, sehr begeistert auch. Ja, naja, man kann ja auch relativ frei Leute anrufen. Ihr könnt euch in den Kommentaren auch Spiele empfehlen, in denen man U-Bahn fahren kann. Genau. Mir fällt jetzt nämlich nur noch Darkness ein. Mach den Map glücklich. Ja, genau. Man kann ja auch relativ frei Leute anrufen, mit denen man telefonieren kann. Die sagen einem vielleicht nicht viel oder beschweren sich drüber, dass man. Das Beste fand ich ja diese eine Magierin. Das ist wirklich so komplex. Also. Wie heißt sie? Sie heißt ja irgendwie Aniki, heißt die Corporation. Aniki oder Akini, keine Ahnung, wie sie ist, diese mächtige Magierin. Die kann man anrufen und die beschwert sich dann drüber, wenn sie am Schluss nicht anheuert. Also, die kann man halt anheuern als Shadowrunnerin. Und Aniki ist der kleine Bruder, oder? Ja, der große Bruder. Der große Bruder, okay, ja. Offensichtlich, ja. Und wenn man sie halt nicht anheuert, beschwert sie sich drüber, dass man doch ihre Zeit verschwendet hat und dass man sich doch das nächste Mal überlegen soll, wenn sie anruft. Und also sie haben da schon irgendwie sich Gedanken für so die Charaktere gemacht, auch der Söldner und so, der Decker Jetboy, der über den anderen Decker herzieht, den man in einer anderen Bar anheuern kann und so. Also dass die Shadowrunner untereinander sich scheinbar kennen und übereinander herziehen und ihre Meinung haben und da auch so Tiefe bieten. Das man ist kann total da auch eigentlich ewig Zeit mit verbringen, während die Story überhaupt nicht vorangeht. Also ja, grinden im Prinzip, aber so mit so ein bisschen Story-Implementierung, ja, mit so ein bisschen, oder sagen wir so Welt-Implementierung. Ja, also, halt, du bist halt viel weniger so auf der Schiene als bei Final Fantasy, wo du halt viel mehr auf eine Story gepusht wirst. Und das hat halt irgendwie auch so diesen Nebeneffekt, dass man halt irgendwie auch mal 3 Stunden spielen kann, ohne dass sich die Story überhaupt weiterentwickelt. Ja. Aber es ist halt, es erinnert halt dadurch auch mehr an so ein PC-Rollenspiel, wo das ja auch immer offener war. Also wenn man sich Bard's Tale oder sowas anschaut, was ja schon wirklich alt ist. Mhm. Also das alte Bard's Tale, das war SSI. Hießen sie SSI? Ich glaube schon, SSI. Ja. So in die Richtung, die Dungeons and Dragons, also die Dragonlance-Spiele, die Dragonlance-Spiele, die sie damals gemacht haben. Die gab es auch für den C64, glaube ich. Ja, von daher. Weißt du, was mir gerade noch aufgefallen ist, und das hat gar nichts mit dem Videospiel zu tun, sondern jetzt auch mit Shadowrun. Es verwirrt mich immer, dass die Decker heißen, weil ich dann immer an Deckard denken muss aus Blade Runner. Okay, ich kenne normalerweise nur die präpubertären oder also die pubertären Scherze über Decker und Decken im Deutschen. Deckhengst, Abdecker, wobei das jetzt nicht so was Lustiges ist. Ja, aber. Nur um es wieder runterzuholen. Ja. Sie haben dann zum Glück sie irgendwann einen Hacker umbenannt, um es dann wieder zu Deckern zu machen, jetzt wo es wieder Cyberdecks gibt, aber ja. Ja. Ja, dann, was war noch so? Ja, in der Matrix arbeitet der gute Jake Armitage mit der Transfer-Exe und der Combat-Punkt-Exe. Oh ja. Ja, es gibt ja, da haben wir ja schon geredet. Ach, wir haben noch überhaupt nicht über die Matrix geredet. Ja. Ach, liebe Güte. Über die Matrix haben wir noch gar nicht geredet. Ja, man kann in die Matrix gehen, indem man, wenn man ein Cyberdeck gefunden hat, kann man die das Matrix. Das findet man aber ganz am Anfang schon. Ja, genau, man findet relativ für ein Cyberdeck und damit kann man an bestimmten Computern in die Matrix gehen, kann sie einstöpseln. Kann die Computer hacken. Genau, und Decken meinst du? Ja, es sieht halt so aus, dass es da sogenanntes Eis gibt, Intrusion Countermeasures, und es hat so ein bisschen was von Minesweeper. Also man läuft irgendwie ein Feld vor und dann sagt einem das Spiel, um dich herum sind irgendwie 2 Eis. Und wenn man halt in ein Eis reinläuft, kriegt man richtig viel Schaden. Wenn man ein Feld angreift, kriegt man immer ein wenig Schaden. Wenn da halt Eis drin ist, dann geht das halt kaputt. Und wenn man dann auf das Feld drauf geht, geht man selber halt nicht kaputt. Also kriegt halt weniger Schaden, als wenn man Da ändert sich übrigens auch so die Sicht, die Ansicht. Also erst wenn man sich da einloggt, kriegt man immer so einen schön oldschool grün auf schwarz Terminal-Ansicht und so, und das läuft dann so durch und dann kriegt man schon so paar lustige Infos und dann ist man irgendwie in so einer Draufsicht, wo das dann so sehr simpel aussieht, aber was dann natürlich auch irgendwie passt, weil man ja, man ist dann also ist komplett Vogelperspektive, nee, oder? Ist das Vogelperspektive? Das ist Vogelperspektive. Draufsicht, komplette Draufsicht. Ja. Also man ist dann quasi nur noch so, man würde quasi von ihm dann nur noch so den Kopf und die Schultern sehen. Genau. So. Ja, und für die Rollenspieler Läuft dann so über so Schachbrettartige. Ja, genau. Für die Rollenspieler unter uns erinnert sehr an die Matrix, die einen Cyberpunk 2020 bietet. Was auch ein Pen-Paper-Rollenspiel ist, aber da sieht die Matrix in etwa so aus, vom Spieltechnischen her. Okay, aber im Wesentlichen ist es Minesweeper, so. Genau. Und hat halt so ein Labyrinth, wo man durchlaufen muss und muss versuchen, den Eis auszuweichen, die man nicht sieht, und kann dann Daten sammeln und Informationen. Die Informationen bringen halt die Story weiter im Sinne von, dass sie einem die Story erzählen. Und Geld gibt's auch noch. Also man kriegt dann irgendwie sowas so Drake Bank Account, Account Number 20.000 Yen. Genau. Und so stimmt, man klaut sich dann immer noch irgendwie Geld. Das fand ich ein hübsches Detail, dass man irgendwie auch noch sich ein bisschen was überspielt. Ja. Ja, weil ich halt schade fand an dem Spiel, dass es sich nicht mehr an Shadowrun gehalten hat. Also, dass zum Beispiel, also was ist halt so, warum sie zum Beispiel sie haben ja irgendwie Straßensamurai drin, die halt Samurai Warriors heißen und nicht Straßensamurai, das habe ich nicht verstanden. Okay. Dann sowas wie Trolldecker, das ist so einer der fiesesten Gegner in dem Spiel, sind sogenannte Trolldecker, das sind irgendwie Trolle, die mit einer Minigun stehen und auf einem ballern. Also Trolldecker ist so eine sehr komische Kombination und Trolldecker mit Miniguns ist eine noch viel komischere Kombination. Also es macht sozusagen in dem Videospiel eigentlich in dieser Welt keinen Sinn, sowas wie einen Trolldecker Ja, sie hätten uns einfach nur Troll-Tank oder sonst was nennen können. Ja, gut, es gibt teilweise, hießen sie ja dann irgendwie Ferocious Troll. Ferocious Orc. Orc war es, stimmt. Ferocious Orc. Troller waren eigentlich immer der Trolldecker. Und, okay, ja, das ist komisch. Also sie benutzen das so ein bisschen zu ungenau. Ja, genau. Und dann sowas halt, das Jake Armitage. Ich weiß halt, okay, sie wollten irgendwie Magie und Cyberware reinbringen, aber so, dass der Magier halt, also man wird halt, die Magie wird immer schlechter, umso mehr Cyberware man in sich einbaut. Und was der an Cyberware in sich einbaut, da dürfte er danach eigentlich nicht mehr zaubern können, wenn man so nach aber der aber er kann beides geht. Immer besser. Aber da muss man halt auch sagen, es ist ein Videospiel. Ja, und man möchte leveln halt, und in allem immer besser werden und am Ende alles können. Weil der, die ja, aber ich verstehe halt nicht, da hätten sie zum Beispiel, sie haben ja die anderen Shadowrunner, warum sie nicht mehr dieses Regelwerk eingebaut haben. Das ist so ein Kritikpunkt, den ich grundsätzlich an diesen Shadowrun-Spielen habe. Warum sie, wenn es da so ein dickes Regelwerk im Hintergrund gibt, warum das eigentlich nicht für das Spiel an sich verwendet wird. Also Shadowrun Returns soll wohl irgendwie sehr starke Anleihen vom Zweier- und Dreier-Regelwerk haben. Aber bei dem Spiel, da ist so nichts übrig geblieben von dem Ja, Regelwerk aber du musst schon mal sehen, dass das jetzt immer noch auf einem, was das technische Level anging, waren sie schon relativ weit mit der Komplexität des Spiels, jetzt nicht unbedingt mit der Grafik, aber mit der Komplexität schon irgendwie. Und das ist vielleicht, finde ich, das ist so ein bisschen wie dieses, die Verfilmung ist ja gar nicht wie das Buch-Argument. Nee. Weil der Transfer in ein anderes Medium bedeutet auch immer, dass du dich sozusagen irgendwie auf die Eigenschaften eines neuen Mediums einlässt. Und das ist halt irgendwie, wie ich schon sagte, wenn man dann halt levelt, ja, dann wird halt irgendwie auch alles besser und es ist spannend für den Spieler, sowohl das als auch das zu können. Naja, aber lass mich kurz ausreden, ich bin noch nicht fertig. Ist es denkbar, dass man sozusagen dem Spieler die Möglichkeit bietet, du kannst entweder das werden und dann bist du darin besser und hast halt sozusagen mehr den Weg, oder du kannst entweder das werden und dann hast du einen anderen. Ja, das gibt's ja nun auch. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das wäre dann echt too much gewesen in dem Spiel. Also ich glaube auch, dass... Das wollte ich nämlich auch gerade noch anmerken, wenn du das wirklich so machst, dass du das sich da an die Regeln hältst und das dann so ist, je mehr Tech du einbaust, desto schlechter kannst du zaubern, dann hast du natürlich so dieses Spektrum zwischen Zauberer und Decker sozusagen, dass du dann irgendwie komplett abdecken musst und sicherstellen musst, dass du irgendwie mit da durchkommst durch das Spiel, was halt irgendwie das Ganze komplexer macht. Naja, sie hätten, also meiner Meinung nach, was sie halt hätten machen können, also zum einen, der ist ja an sich Decker, Zauberer, Straßensamurai, so die drei Richtungen gibt's ja eigentlich bei dem, was sie einem anbieten. Und sie bieten einem ja sogar an, dass man die Runner anheuern kann. Und es gibt eine Magierin, die permanent mit einem mitläuft. Und wenn man dann sagt, ich gehe halt auf Straßensamurai, okay, dann hätten sie es ja so machen können, dass man die Frau dann steigert. Und sie hätten einem auch noch einen Decker mitgeben können oder einen, und man kann sich ja auch. Aber es macht halt mehr Komplexität ins Game. Aber dann hätte man halt permanent eine Party von drei Leuten gehabt und hätte halt sich selber seinen Weg gewählt. Möchte ich meinen Hauptcharakter jetzt auf Magie gehen lassen oder auf Matrix oder auf Kampf, und hätte dann die anderen zwei, hätten sie dann, wen nehme ich jetzt mit? Ich kann ja auch an einem Final Fantasy 1, kann ich mir ja auch sagen, hier, ich möchte meine Gruppe aus 4 Schwarzmagiern machen oder aus 4 Weißmagiern. Ist nicht sehr effizient, aber geht. Ja, und also die Komplexität sicherzustellen, dass du mit allen Kombinationen da trotzdem noch das Spiel halbwegs durchkommst. Das ist nämlich so ein bisschen der Punkt. Schon was, weil sonst müsste sich halt auch wirklich das Spiel insofern anpassen, dass dann klar ist, wenn du den Weg wählst, dann wird vielleicht auch später der Drache eher durch das besiegbar sein oder eher durch das. Und vielleicht war das ein Schritt, den sie dann in dem Punkt noch nicht gehen wollten oder gehen konnten. Also wie gesagt, ich finde es jetzt eigentlich für Konsole ist es schon, also es haben auch wirklich, steht auch überall, dass es super schwer ist, also auch in zeitgenössischen Kritiken, und ich muss sagen, ich kann das auch nur bestätigen. Das erwartet man eigentlich nicht so richtig. Wobei also die Kritik, dass das Regelwerk immer so ein bisschen vernachlässigt wird, ist ja auch eine, die sich durch alle Rollenspielumsetzungen so ein bisschen zieht. Das stimmt. Nee, zum Beispiel Neverwinter Nights ist mehr oder minder 1:1. Außer Neverwinter Nights. Ja, aber das ist halt so das Paradebeispiel. Und ich glaube, die Dragonlance-Reihe war auch nicht so weit weg und die DSA-Reihe war auch nicht so weit weg. Bei DSA gab es schon auch einige Kritik deswegen. Also ja, aber die Charaktererschaffung war schon sehr ähnlich. Bei DSA bin ich immer nur in den Sumpf gelaufen, dann kamen alle Sumpffieber und sind gestorben. DSA 1 und 2 war von den Regeln schon relativ nah dran gefühlt damals. Das kann ich jetzt, das weiß ich nicht auswendig. Ehrlich gesagt, ich finde, das kam so ein bisschen drauf an, auch ganz ehrlich, wie nah man die Rollenspiele an den Rollenspielsystemen, an den Regelwerken spielte. Hm. Also ich meine, klar, das war dann so das Mechanische, es gibt die Eigenschaften und so, das war dann schon klar und es gibt die Charakterklassen und so. Aber Rollenspiele, also jetzt so am Tisch spielt man ja nicht notgedrungen jetzt immer ganz in diesen Bahnen und so weiter, von daher... Ich weiß nicht. Also ich finde, das ist immer was anderes am Computer. Von daher, der Nils guckt skeptisch. Ich übersetze das mal für euch. Wir haben uns damals beim Schwarzen Auge alle Pets irgendwie mal dann ans Bein gebunden. So, also das gab es ja im Schwarzen Auge nicht so du wirklich. Du hast mir erzählt, dass du dich darüber als Meister darüber aufgeregt hast, dass deine ganzen Freunde alle kleine Wölfchen haben wollten. Nein. Ich hatte ein kleines Wölfchen und unser Meister hat sich darüber aufgeregt. Ach so, du warst gar nicht der Meister. Außerdem hatte ich einen kleinen Drachen, aber egal. Ihr wolltet doch lieber Pokémon spielen, habe ich das Gefühl. Ja. Aber abgelenkt. Lass uns doch noch ein Fazit zum Spiel ziehen. Also ich finde, es ist ein interessantes Ding, weil ich auch nicht auf dem Plan hatte, dass auf dem SNES solche Rollenspiele umgesetzt wurden mit solcher Steuerung. Das ist jetzt gar nicht negativ oder positiv gemeint erstmal. Aber über Steuerung musst du ja auch unterscheiden zwischen der ganzen Dialog und deine Items und so weiter und der Waffe und der Kampfsteuerung insofern. Ja, also sie haben rollenspieltechnisch halt schon viel vorweggenommen, was halt aber eigentlich eher auf eine andere Plattform passt. So. An sich trotzdem ist es historisch, finde ich, interessant. Vor allem halt unter dem Aspekt auch, dass jetzt sozusagen ein spiritueller Nachfolger jetzt dann bald erscheint und da ist es, glaube ich, durchaus ganz sinnvoll, dass man sich das mal angeguckt hat aus der Nähe. Oder was meinst du, Nils? Du guckst so. Ja, also ich finde es halt interessant, dass das Spiel gibt. Ich finde es halt storytechnisch nicht schlecht. Hm? Da ist es interessant. Es hält sich nicht so ganz an Kanon, aber okay, damit kann ich leben. Sei doch nicht so. Ja, Gott, vor allen Dingen in den ganzen Reviews steht drin, für Shadowrun-Fans, die müssen das haben. So, nee, gerade die Shadowrun-Fans sollten sich zweimal überlegen, ob sie das haben wollen. Du bist so ein, der Film ist nicht wie das Buch-Typ. Ich merke das schon. deswegen lese ich Bücher nie, bevor ich die Filme gucke. Beziehungsweise bei bestimmten Sachen sage ich mir halt, gut, zum Glück haben sie es nicht so gemacht wie das Buch, sonst wäre Herr der Ringe die zwei Türme nur 20 Minuten lang. Medientransfer, Nils, Medientransfer. Gut, auf jeden Fall storytechnisch und komplexitätstechnisch ist es ziemlich cool, aber ich fand halt die Steuerung, Steuerung und das Grinden fand ich halt sehr unangenehm. Vor allen Dingen, also dieses Grinden war halt, weil da irgendwie zu wenig bei rumkommt, was man eigentlich schon relativ früh benötigt, um in dem Spiel es zu irgendwas zu bringen. Deswegen. Also ja, die spannenden Sachen kommen alle erst ziemlich spät, ne? So die Cyberware-Einbau, die Magie und so. Ja, also ich würde halt sagen, Geduld aufbringen. Ich habe mir den Playthrough auf zweifach angeschaut auf YouTube. Das war schon ganz cool. So, da hat man die komplette Story mitbekommen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man es gespielt haben muss. Stimmt, man kann schon auch mal. Aber nein, also ich würde auch sagen, wenn man jetzt sich nur mal einen Playthrough anguckt oder so, kann einem auch schon was entgehen. Also weil man dieses mit, du kannst irgendwie auch noch zwei oder drei Personen anheuern und so weiter und verschiedene kennenlernen und so, das ist ja schon was man, dafür kann man sich ein bisschen Zeit nehmen. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen Geduld für so Grinden hat und so weiter, dann kann man da schon echt Spaß haben. Also ich fand, absolut auf der Plusseite ist irgendwie die Atmosphäre. Also ich finde so schon auch, wie die Hintergründe gestaltet sind, trotz Wiederholungen und bisschen ungenaue Grafik oder so, ist die Atmosphäre einfach ziemlich gut. Die Sprites sind eher lustig. Also die sind einfach Pixelhaufen. And not in a good way. Aber die Story, das ist einfach, ich finde das wirklich, wie die sich so langsam, wie man da so langsam Sachen rausfindet und dann. Weißt du, woran mich die Sprites erinnern? Syndicate. Stimmt. Aber es hat ja auch eine sehr ähnliche Atmosphäre so. Ja, aber daran, so wenn ich gerade so drüber nachdenke, es ändert irgendwie an Syndicate. Ja. Ich glaube, da klingelt was. Schlechter aufgelöstes Syndicate. Ja. Aber jetzt so rein, also wer sich so ein bisschen für die Rollenspielhistorie der Video- und Videospiel- und PC-Spiel-Rollenspielhistorie interessiert, da ist es auf jeden Fall, also da war ich auch echt überrascht. Ja. Also wir schließen quasi mit dem Fazit jeder Spielerezension aus den 90ern, die man so in den Magazinen lesen konnte, nämlich für Liebhaber von Shadowrun für SNES ist Shadowrun für SNES eine Empfehlung. Ja, aber nicht für Liebhaber von Shadowrun, da haben wir hier schon andere Stimmen gehört. Ja. Also ich finde, ich würde ja sagen, historisch interessant. Aber jetzt so rein spielerisch kann schon anstrengend sein. Obwohl wir da ja auch einen Kommentar in unseren Kommentaren hatten. Also ihr könnt ja auch immer genau, in der aktuellen Folge zur nächsten Folge kommentieren. Meinte ja schon einer so, was erzählen wir ihm von dem Spiel, weil er total süchtig darauf ist und die ganze Zeit spielt. Wir könnten uns auch gerne noch Kontra geben jetzt und sagen, warum Shadowrun ja doch viel besser ist, als es hier gerade wegkam. Es kam ja nicht nur schlecht weg. Wir differenziert. Ich habe nicht gesagt, dass es schlecht wegkam. Ich habe gesagt, wenn ihr der Meinung seid, es ist viel besser, als es hier wegkam, so, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren machen. Aber ihr könnt auch gerne in den Kommentaren schon für die nächste Folge euren Senf ablassen und wir versuchen das dann zu berücksichtigen. Es geht nächste Woche auf nach Duckburg oder wie man hier in Deutschland sagt, Entenhausen. Genau. Ja. Wir spielen DuckTales für NES. Das genau, für ja. NES. Ja. Ja. Ich habe noch gar keinen Plan. Ich glaube, es ist ein Jump'n'Run. Ja, es ist ein Jump'n'Run. Es gibt auch ein Remake grade, demnächst, wird oder? Jetzt gerade neu. Kommt jetzt bald ein neues Remake. Genau. Ein neues Remake. Kommt jetzt bald ein Remake für raus. man spielt Onkel Scrooge, Onkel Dagobert, ja. Der auf seinem Pogo-Stock durch die Gegend hüpft. Es ja, ist wer kennt den nicht? Großartig. Den Pogo-Stock von Dagobert. Ja, wir werden also bis zum nächsten Mal, gehen wir jetzt wieder weg von Komplexität und Noir, sondern hin zu Pogo-Sticks. Genau, und Erika Fuchs. Nicht wirklich, aber fast. Nicht wirklich. Nicht wirklich, ja. Aber hier unser Hörer Sascha hat geschrieben, dass er schon total süchtig geworden ist nach Shadowrun. Und bei ihm klingt es so, als wäre er das zum ersten Mal jetzt gespielt. Von daher, es scheint, give it a try. Mhm. Und vielleicht ereilt euch auch die Sucht. Genau. Aber wir verabschieden uns erstmal für 2 Wochen, in denen ihr jetzt DuckTales vorspielen könnt, damit ihr auch eine Ahnung habt davon, was wir dann besprechen nächstes Mal. Das ist ja hier ein Lesezirkel nur zum Spielen. Insofern fleißig Hausaufgaben machen und wir sagen Winke, Winke. Und wenn ihr kein Ohrwurm wollt, dann müsst ihr gleich abschalten. Genau. Aber ihr wollt natürlich deswegen nicht abschalten. Winke, Winke. Tschüss. Race cars.